Ich war mit deinem alten Mann beim Pferderennen. Ich war mit einem der allerbesten Kerle bei einem Pferderennen. Das Verlassen seines Hauses, der Weg war schwer und anstrengend. Doch vertraut er mir, dass ich ihm helfe, falls irgendwas passiert. Falls er stolpert oder stürzt, bin ich da zur Stelle. Reiche ihm meine kraftvollen Hände, um ihn aufzuhelfen. Um ihn heraufzuhelfen. Er erzählt mir, wie das abläuft, Schmerzen stechen in die Hüfte und Kreuz, wie man vor Schwäche hinfällt, wie die Kraft und das Feuer fehlt, nicht mehr aufstehen kann aus eigener Kraft, dorthin zu gelangen mit blau leuchtenden Augen, fester Stimme, doch knurrige Hände um den Holzstotz gestützt, die sich nach Halt ausstrecken, ihm an meine schroffen Schulter finden, faltend wie Rinde, braune Haut, voller Altersflecken und auch ohne Tunnel, Plastik, Stretches, Ohren bis zum Kinn. Frisch rasiert mit Seife und Pinsel. Wortfetzen im Gedächtnis. Du Kind bist. Ja, du Kind bist. Ich war mit einem alten Mann beim Pferderennen. Ich war mit einem der allerbesten Kerle beim Pferderennen. Das Verlassen seines Hauses, der Weg war schwer und anstrengend. Doch vertraut mir, dass ich ihm helfe, falls irgendwas passiert. Falls er stolpert oder stürzt, bin ich da zur Stelle und reiche ihm meine Hände, um ihn heraufzuhelfen. Werde zur Verlängerung seiner selbst. Werde zur Verlängerung seiner selbst. Als er jung war, doch er hört sehr schlecht. Ich muss geordnet lauter sprechen, dass er mich ordentlich versteht. Ihn grüßen viele Menschen, von 50 kennt er 10. Vor 5 Jahren waren es 20, doch in diesem Alter geht es drastisch bergab. Er ist weit über die 80, doch lacht noch wie mit 18. Wenn ein Mädchen uns anlächelt, vorübergeht, grinse extrem mit diesen falschen Zähnen. Sagt, yeah, er ist nochmal jung. Ich war mit einem alten Mann beim Pferderennen. Ich war mit den allerbesten Kerlen beim Pferderennen. Das Verlassen seines Hauses, der Weg war schwer und anstrengend. Doch vertraut er mir, dass ich ihm helfe, falls irgendwas passiert. Falls er stolpert oder stürzt, bin ich da zur Stelle. Reiche ihm meine Hände, um ihm aufzuhelfen. Er vertraut mir wie sonst kaum einem Menschen. Wir setzen uns nahe von dem Festzelt hinab. Die Sonne sinkt, frische Brise, leichte Wolken, manchmal Nieselregen tropfen. Lückenweise blauer Himmel, wir schweigen eine Weile. Ich will mein Kaugummi loswerden. Er erkennt jedes Sorte Pferd, was ne Schleife am Schweif bedeutet. Ich schieb mir den kleinen Film auf Charakterzüge dieser feurigen Tiere und erinnere mich an den Hund eines Freundes, der auch umsponnen, wenn man ihn anfeuerte. Die Runde ist vorbei, der Favorite gewinnt mit großer Distanz. Sie holen uns ein Bier, 3,50 Euro mit Pfand und trinken es entspannt beim Sonnenuntergang. Ich war mit einem alten Mann beim Pferderennen. Ich war mit einem der allerbesten Kerle beim Pferderennen. Das Verlassen seines Hauses, der Weg war schwer und anstrengend. Doch er vertraut mir, dass ich ihm helfe, falls irgendwas passiert, falls er stolpert oder stürzt. Ja, ich bin da zur Stelle. Reiche ihm meine Hände, reiche ihm meine Hände. Ich reiche ihm meine Hände, um ihm heraufzuhelfen. Für was er wohl die Energie seines Lebens genutzt hat, um zu lachen, um ernst zu sein, ob er sich schon so gut fühlt, dass er in seinem Leben genug Bier getrunken hat. Vielleicht, wie werde ich mich fühlen, wenn mein Ende naht? Ist es sowas Pseudomoral? Welche Träume suchen Menschen heim? Ob sie immer noch die Mauer fallen sehen oder in der Endzeit des Dritten Reichs mit 13 Hunger zu leiden, Kartoffeln stoppeln gehend, immer noch tanzen gehen in einem Ballsaal von 8 bis 10. Lass uns feiern, man. Lass uns feiern, man. Ich war mit einem alten Mann beim Pferderennen. Ich war mit einem dieser allerbesten Kerle beim Pferderennen. Das Verlassen seines Hauses, der Weg war schwer und anstrengend. Doch er vertraut mir, dass ich ihm helfe, falls irgendwas passiert. Falls er stolpert oder stürzt, bin ich da zur Stelle und reiche ihm meine Hände. Reiche ihm meine Hände. Wir gehen zusammen zum Pferderennen. Können sie friedlicher schlafen als unser einer? Diese Welt ist die gleiche nach fast 100 Jahren. Auf Telefonmasten oder Untertage das gleiche Land, die gleichen Jahreszeiten. Die Gesichter der Politik veränderten ihre Farben. Die Elektronik entwickelt unglaubliche Datenmengen. Nur das alles zu erfahren, würde seinen Rahmen sprengen. Er hat gelernt zu überleben und ich lerne von ihm die Welt nicht aus Medien oder Büchern zu sehen. Ja, sie ist plastisch, der Moment, die Existenz. Ich verstehe seine Probleme. Das Gehirn, das all die Jahre zuverlässig war, lässt langsam aber unumgänglich nach. Es brennt und die Namen werden rar, Jahr für Jahr. Seine Frau bleibt stark, doch hilft ihm auch so gut sie kann. Doch die Arbeit auf dem Hof wird zunehmend zu hart. Doch jammern war noch nie seine zupackende Art. Er zieht sein Ding durch wie ein Jamaikaner. Ja, ein großes Lob an meinen Großvater. Er will was hinterlassen? Fragezeichen, hat er geschafft, Mann. Ich fühl mich entspannt und gelassen, wenn er sagt, dass er stolz auf sein Schaffen sein kann. Ja.